Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter Jahwe gab Aaron und seinen Söhnen Regeln. Es waren Regeln für Brandopfer. Das Brandopfer blieb die ganze Nacht auf dem Altar. Das Feuer auf dem Altar musste immer brennen. Dritter der Priester zog ein Leinenkleid an. Er bedeckte seinen Körper mit Leinenhosen. Er nahm die Asche vom Brandopfer weg. Er schüttete die Asche neben den Altar. Vierter danach zog er seine Kleider aus. Er zog andere Kleider an. Er brachte die Asche aus dem Lager. Er brachte sie an einen sauberen Ort. Fünfter, das Feuer auf dem Altar musste immer brennen. Es dürfte nie ausgehen. Jeden Morgen legte der Priester Holz auf. Er legte das Brandopfer darauf. Er verbrannte auch Fett von anderen Opfern. Sechster, das Feuer auf dem Altar musste immer brennen. Es dürfte nie ausgehen. Siebter, dies sind die Regeln für das Speisopfer. Aarons Söhne brachten es zu Jahwe. Sie brachten es zum Altar. Achter, der Priester nahm eine Handvoll Mehl und Öl. Er nahm auch Weihrauch. Er legte alles auf den Altar. Es war ein Opfer für Jahwe. Der Geruch war angenehm für Jahwe. Neunter, Aaron und seine Söhne aßen den Rest. Sie aßen es ohne Sauerteig. Sie aßen es an einem heiligen Ort. Das war im Vorhof vom Zelt der Begegnung. Zehnter, Mann durfte es nicht mit Sauerteig backen. Jahwe gab es ihnen als Teil der Opfer. Es war sehr heilig. Es war wie das Sündopfer und Schuldopfer. Elfter, alle Männer aus Aarons Familie dürften es essen. Dies war ein ewiges Recht von Jahwe. Jeder, der das Opfer berührte, wurde heilig. Zwölfter, Jahwe sprach wieder zu Mose. 13. Dies war das Opfer für Aaron und seine Söhne. Sie gaben es Jahwe am Tag ihrer Salbung. Es war ein Zehntel Eva Mehl. Sie opferten die Hälfte morgens. Die andere Hälfte opferten sie abends. 14. Man sollte es mit Öl auf einer Platte zubereiten. Man sollte es gut mischen. Man sollte es in Stücke brechen. Es war ein Opfer für Jahwe. Der Geruch war angenehm für Jahwe. 15. Der neue Priester, Aarons Sohn, machte das Opfer. Dies war eine ewige Regel von Jahwe. Das ganze Opfer musste verbrannt werden. 16. Alle Speisopfer der Priester waren Ganzopfer. Man durfte sie nicht essen. 17. Jahwe sprach wieder zu Mose. 18. Jahwe sagte zu Aaron und seinen Söhnen, dies sind die Regeln für das Sündopfer. Man schlachtete es dort, wo man Brandopfer schlachtete. Es war sehr heilig. 19. Der Priester, der das Sündopfer brachte, aß es. Er musste es an einem heiligen Ort essen. Das war im Vorhof vom Zelt der Begegnung. 20. Jeder, der das Fleisch berührte, wurde heilig. Wenn Blut auf ein Kleid spritzte, musste man es waschen. Man wusch es an einem heiligen Ort. 21. Ein Tontopf, in dem es gekocht wurde, musste zerbrochen werden. Ein Kupfertopf musste geschrubbt werden. Man musste ihn gut ausspülen. 22. Alle männlichen Priester durften es essen. Es war sehr heilig. 23. Mann durfte nicht alle Sündopfer essen. Wenn Blut ins Zelt der Begegnung gebracht wurde, musste man sie verbrennen. Das war für die Sühne im Heiligtum.